wir haben in unseren Magieübungen gesehen, oder wir haben im vorhergehenden Kapitel über Magie in keinem einzigen Moment den Körper als bedeutsam bedacht. Wir haben durch die Übung des Schweigens und durch das sich beschäftigen mit Gedanken und Gefühlen völlig unser Auslangen gefunden, einen magischen Wunsch zu verwirklichen. Genauso ist es möglich, Bewusstsein im eigenen Bewusstsein höher zu kommen, ohne Körper, allerdings durch Ekstase, die durch körperliche Lust im Endeffekt entsteht, ist es leichter. Sei allerdings darauf hingewiesen, dass das bei weitem nicht die einzige Methode ist, dass speziell die Mystiker der christlichen Tradition und ähnliche Gruppen in ihrer Nähe sehr wohl den Begriff der Ekstase ohne körperliche Übung, die ihn zu erreichen, gekannt haben und verwendet haben, um höhere Bewusstseinsstufen zu erreichen. Auch möchte ich auf östliche Heilige hinweisen, die sich einfach ohne jetzt den Körper bewusst dazu zu verwenden, in den Zustand der Ekstase versetzen können. Und das praktisch Ekstase, Bewusstsein und erreichen höheres Bewusstsein eben ganz definitiv von körperlichen Aktivitäten unterschieden werden muss. Auch der Begriff des sogenannten multiplen Orgasmus beim Mann, so wie es Mantak Chia in seinem Buch Tao der Liebe, ich glaube, so war der genaue Titel, verwendet und auch Michael Cheng, glaube ich, es dann in neueren Veröffentlichungen anspricht, ist nicht unbedingt der glücklichste Begriff für einen Zustand der Ekstase, so wie wir uns das vorstellen. Denn multiple Orgasmen sind etwas anderes als Ekstase. Multiple Orgasmen waren eben der populäre Begriff, um den Menschen klarzumachen, dass es wohl kaum was Höheres gibt, und es gibt was Höheres, nämlich die reine Ekstase. Im reinen Bewusstsein, wenn man das so sagen kann. Wie weit ein Mensch im Körper oder der mit Körper lebt überhaupt so weit kommen kann, ist eine andere Frage. Die Heiligen haben das fast oder vielleicht ganz verwirklicht, das weiß man nicht. Das wissen nur sie selbst. Mit dem Praktizieren der Sexualenergie, dass man sie bewusst in den Kopf leitet, ist der erste Schritt getan, um zur lang andauernden Ekstase zu kommen. Dazu gehört dann auch der sogenannte kleine Energiekreislauf. Das ist wieder eine Technik, die im Tao der Liebe sehr gut beschrieben ist. Und ich werde eben vom Gesichtspunkt des westlichen Skeptikers, der einfach eine wissenschaftlich-kritische Haltung vertritt, diese Übung erstens besser diese Übungen, nämlich Sexualempfinden und Energie in den Kopf zu lassen und zweitens den kleinen Energiekreislauf zu betreiben, versuchen ohne östliche Vokabulare das schlüssig zu beschreiben. Vor allem ist es so, dass ich sehr wohl davon überzeugt bin, dass das alles geht, auch wenn man die östliche Terminologie von Qi, Yin, Yang und anderen Begriffen nicht kennt. Vor allem auch deshalb, weil das für mich bereits Realität war, bevor ich mich mit Taoismus beschäftigt habe.